Soundcheck. Und immer noch 2:05 und Sie hören den zweiten Teil des Soundchecks und den zweiten Teil von Original und Fälschung mit einem Fragezeichen versehen. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Killing Me Softly with His Song, bei der Situation, dass Laurie Lieberman auf einem Konzert war, zu den Songschreibern Charles Fox und Norman Gimbel ging und denen von dem Konzert erzählte und erzählte, dass sie völlig erschlagen gewesen sei und völlig verrückt und völlig begeistert und enthusiastisch war und so weiter und so fort. Und den Mann, den sie gesehen hat, das ist Don McLean gewesen. Und Don McLean hat natürlich American Pie gespielt. Und so war Killing Me Softly with His Song der Antwortsong auf American Pie. American Pie gleichzeitig eine Art Abgesang, damals, so wurde es zumindest aufgefasst und aufgenommen, auf die US-amerikanische Rockmusik. American Pie ist auf der letzten Madonna-CD gecovert worden. Dann gab es schon wieder ein Cover auf die Version von Madonna hin. Und wir hören jetzt das Original, das ist immerhin 8,5 Minuten lang. Don McLean und American Pie. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. That I die, this'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lenin read a book on Marx, the quartet practiced day that I die. Help the skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter. 8 miles high. Jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a marching tune. We all got up to dance, oh, but we never got the chance. 'Cause the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed? Just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died, and they were singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. Die Version von Madonna, ist sie eigentlich auch so lang? American Pie, Don McLean. Zu einem alten Bekannten mit einem Cover. I am just a poor boy, my story seldom told. I have squandered my resistance or a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. La la la, la la la, la la la la. When I left my home and family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railroad station running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. La la la, la la la, la la la, la la la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the horse on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome, I took some comfort there. Oh la la la la la la la la. Winter clothes and wishing I was gone, going home where the New York City winters are bleeding me, leading me, going home. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries a reminder of every blow that laid him low and cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I'm leaving, but the fighter still remains. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. So schnell geht das. Bob Dylan und The Boxer, natürlich geschrieben von Paul Simon, von Bob Dylans LP bzw. CD Self-Portrait, auf der einige Coverversionen waren. Early Morning Rain zum Beispiel von Gordon Lightfoot oder ein Song von Rodgers and Hart und ein Song von Phyllis und Bodlow Bryant. Ja, und eben auch Bob Dylan hat ab und an mal Lieder von anderen gesungen. Und wäre es relativ einfach fortzusetzen, ungefähr 3 Tage lang, indem man Songs spielt, die Bob Dylan komponiert hat und die andere gesungen haben oder immer noch singen. Das haben wir aber schon mal gemacht. Aber einen Song gibt es, und zwar von Nina Simone. Und der heißt Just Like Tom Thumb's Blues im Original, wie gesagt, von Bob Dylan geschrieben. Erschienen auf Highway 61 Revisited aus dem Jahr 1965. Und hier ist das Cover von Nina Simone. When you're lost in worries, and it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through, don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They've got some hungry women there, and man, they'll really make a mess out of you. If you see St. Annie, tell her thanks a lot. I cannot move and my fingers are all in a knot. I haven't got the strength to get up and take another shot. best friend, the doctor, won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English, and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And then she takes your voice and leaves you howling at the moon. Hill, it's either fortune or fame. You can take one or the other, though neither of them are to be what they claim. And if you're looking to get silly, you'd better go back to from where you came, because the cops don't need you, and man, they expect the same. All the authorities, they just stand around and boast how they blackmail the sergeant at arms into leaving his post. Picking up my brother Carl, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first, but left looking just like a ghost. Well, that's it, folks. That's it. Started out on Burgundy, but soon hit the harder stuff. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough. Ah, but the joke was on me. There was no one there even to bluff. Jangles and he danced for you in worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants, the old soft shoes. He jumped so high, jumped so high, then he'd lightly touch down. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. I met him in a cell in New Orleans. I was down and out. He looked to me to be the eyes of age, as he spoke right out. Talked of life, talked of life. He laughed, slapped his leg a stare. He said the name Bojangles and he danced a lick across the cell. He grabbed grabbed his pants, a better stance, oh, he jumped high. He clicked his heels, he let go laugh, he let go laugh, shook back his clothes all around. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with tears of 15 years how his dog and him traveled about, his dog up and died, he up and died. After 20 years he still grieves. Said I dance now at every chance in honky tonks for drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. I drinks a bit. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone ask, please, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. Das ist das Original gewesen, Jerry Jeff Walker und Mr. Bojangles, beziehungsweise ganz genau Jerry Jeff Walker und seine erste Aufnahme von Mr. Bojangles mit David Bromberg, Gitarre, und dem Jazzbassisten Ron Carter. Ich erzählte vorhin schon von diesem Song, dass King Curtis ihn auf besagter Live-LP gespielt hat und eben Robbie Williams auch auf seiner letzten CD. Robbie Williams ist durch diesen Song von Sammy Davis Jr. angeregt worden, und die allerliebste Version für Jerry Jeff Walker selbst, für den Autoren, ist die von Nina Simone, die wir davor hörten mit einem Bob Dylan Song. Zu einem Lied, das eigentlich It's in His Kiss heißt und von Rudy Clark geschrieben worden ist. Rudy Clark hat dann nochmal einen Hit geschrieben, und zwar zusammen mit den Young Rascals, Good Lovin'. Und weil in diesem Lied so viele Tubes drin vorkommen, hat man den Namen dann geändert, und dann hieß er The Tube Tube Song. Erschienen 1963, gesungen von Mary Clayton. Mary Clayton ist dann bekannter geworden im Jahr 1970, weil sie in dem Film Gimme Shelter mit Mick Jagger und Keith Richard aufgetreten ist und dieses Lied im Film auch gesungen hat. Des Weiteren ist dieser Song, The Chup Chup Song, gesungen worden von den Searchers, von Linda Ronstadt, von Kate Taylor, die in den USA 1977 einen Hit damit hatte, und von Linda Lewis, die im Vereinigten Königreich 1975 damit einen Hit hatte, und natürlich von Cher vor einigen Jahren. Und die erste bekannte Version, die auch in dem Film von Madonna auftaucht, in dem Film vom Jahr 1985 mit dem Titel Desperately Seeking Susan, diese bekannte Version von The Tube Tube Song, die ist gewesen von Betty Everett. Und die hören wir jetzt. Betty Everett und The Chup Chup Song, It's in His Kiss. Does he love me? I wanna know. How can I tell if he love me so? Is it in his eyes? Oh no, you'll be deceived. Is it in his eyes? Oh no, you'll At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Der Titel ist klar, I Will Survive von Donna Summer, während der Disco-Welle gesungen, nicht von ihr geschrieben. Sie hat ein paar Songs geschrieben, Donna Summer, I Feel Love zum Beispiel, zusammen mit Giorgio Moroder und Peter Bellotti. Aber diesen Song hat sie nicht geschrieben, der ist von FJ Perrin und die Vicaris. I Will Survive und hier gespielt und recht schön zersägt, wie sich das für einen Disco-Song gehört. Von einer Band namens Cake aus dem Jahr 1997. Zwei Songs von den Beatles jetzt, also zwei Coverversionen, beziehungsweise das eine ist ein Stück von George Harrison und das andere ist ein Stück von John Lennon, als er schon nicht mehr bei den Beatles war, als es die Beatles schon nicht mehr gab. Von George Harrison gibt es nicht so viele Möglichkeiten, Songs zu covern, weil er bei den Beatles nicht so viele geschrieben hat. Es handelt sich um Something natürlich in der Version von Gilberto Gil und Milton Nascimento von einer neuen CD namens Milton und Jill. Und so neu ist sie nicht mehr, sie ist aus dem Jahr 2000, aber immerhin. Und im Falle von John Lennon handelt es sich um den Titel Mother, und der wird dann im Anschluss an Something gesungen von Shelby Lynn. Das ist eine Dame, die als Country-Sängerin begonnen hat. Keinen Erfolg, oder zumindest nicht den Erfolg hatte, den sie haben wollte oder den ihre Schallplattenfirma haben wollte, und dann umgesattelt hat auf eine Rock-Pop-Sängerin. Also erst Something in der Version von Gilberto Gil und Milton Nascimento und dann Mother von Shelby Lynn. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way now, you know I believe her now. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Somewhere in her style she shows me, don't want to leave her now. Now you're asking me, will my love grow? Gotta tell. never left you. Shelby Lynn mit dem Song, den John Lennon geschrieben hat, Mother. Und wer weiß, was sie veranlasst haben mag, dieses Lied zu singen. Shelby Lynn, wie gesagt, von der CD Love Shelby. So einfach es ist, einen Song von den Beatles oder von den Beatles-Beteiligten zu spielen, eben nicht von ihnen, sondern in einer Coverversion, so einfach ist es letztendlich auch, irgendeinen Song von den Rolling Stones zu spielen, denn auch die sind mehrfach und teilweise sogar erfolgreich gecovert worden, zum Beispiel Otis Redding 1966, I Can Get No Satisfaction natürlich. Vor einem Jahr ist eine neue CD von Calvin Russell erschienen, die heißt Rebel Radio, und auf dieser CD ist ein Stones-Song dabei, von dem es schon mal 1972 ein schönes Cover war, gab, und zwar von Steve Young. Vielleicht wissen einige dann schon, um welchen Titel es sich handelt. Es handelt sich natürlich um No Expectations. Und von Calvin Russell ist das eine Country-Version. Es gibt eh nur zwei Arten von Musik, nämlich Country und Western. Also ein bisschen Country. Calvin Russell mit dem Rolling Stones-Song oder mit der Jagger Richards-Komposition, um ganz genau zu sein. No Expectations. Thank you. She talks when she's spoken to, down to me. Nochmal Jagger Richards. Diesmal hieß der Song Under My Thumb. Den wird man erkannt haben. Und die Band, die waren The Who, die diesen Titel tatsächlich mal gesungen haben. The Who waren eigentlich nicht vorgesehen, aber warum The Who denn doch auftauchen, ist relativ klar. Gestern ist der Bassist John Entwistle, Mitbegründer der Who in Las Vegas, an einem Herzinfarkt gestorben. Das war's, das war Original und Fälschung. Am Mikrofon war Knut Benzner. Einen Song haben wir noch. Der ist im Original von Prince geschrieben worden und wird hier zu einem Blues von Preston Shannon von der CD. Wo ist die CD? Von der CD mit dem Titel All in Time. Preston Shannon mit einem Song von Prince und der Titel, der heißt Purple Ranges. Baby, I could never steal you from another.